Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Foto zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Rüsselchens Rettung. Es war ein stürmischer Tag in der Abenteuerbucht und dichte Wolken verdunkelten den Himmel. Was Bauer Alfred draußen auf der Weide allerdings nicht störte. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich nach einem langen Arbeitstag den Rücken zu schubbern. Oh, da scheint ein schlimmes Gewitter aufzuziehen. Am besten, ich bringe euch alle in Sicherheit für die Nacht. Bauer Alfred lief also mit seinen Kühen und Schweinen von der Weide Richtung Stall. Kein Grund, Angst zu haben. Es gibt nichts zu befürchten. Als er plötzlich über Rüsselchen stolperte, das verängstigt das Weite suchte. Oh, komm zurück! Bleib doch stehen! Rüsselchen? Rüsselchen! Wo steckst du? Ach, ich kann ihn nirgendwo sehen. Ich brauche Hilfe, um den kleinen Racker nach Hause zu holen. Mittlerweile war es dunkel geworden und die Fellfreunde suchten auf der Wiese vor der Einsatzzentrale ihre Spielsachen zusammen. Gute Idee, alles wegzuräumen, bevor das Gewitter losgeht. Der Wind pfeift aber ganz schön. Ein Glück, dass wir heute Nacht drinnen bleiben können. Ich fänd's schön, wenn meine Ohren im Wind flattern und wenn mir Blätter auf die Nase wehen. So wie das, das gerade angesegelt gekommen war. Hallo, Bauer Alfred. Ryder, Rüsselchen ist in Panik geraten. Er hat sich vor dem Donner erschreckt und ist weggelaufen. Keine Sorge, wir helfen Ihnen beim Suchen. Kein Sturm zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Hunde stürmten zu dem gläsernen Fahrstuhl hinüber. Auch Marshall. Bis ihm der Wind ein Büschel Blätter vor die Augen wehte. Geschafft. Da hatte ich wohl ein Blatt vor dem Kopf. Aufgeregt schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge, während der Fahrstuhl sie hinauf in die oberste Etage brachte. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Na, das ging aber schnell, Freunde. Das Gewitter, das gerade aufzieht, hat Rüsselchen erschreckt. Hey. Wir müssen ihn unbedingt finden und nach Hause bringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du musst mit deiner Spionageausrüstung das Schwein aufspüren. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Sky. Zwei Augenpaare sehen mehr als eins. Du suchst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach Rüsselchen. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. An der Seite der Zentrale befand sich eine große Rutsche. Sie hatte viele Kurven und reichte bis zu den Garagen im Erdgeschoss, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Hintereinander sausten Chase und Sky sie hinab und waren im Nu startbereit. Ryder rutschte unterdessen die lange Stange hinunter, sprang dann in sein rotes Quad mit den dicken schwarzen Reifen und schon waren sie unterwegs. Bauer Alfred war sehr froh, als die Paw Patrol seinen Bauernhof erreichte und sofort mit der Spurensuche begann. Rüsselchen ist ein sehr mutiges Schwein, außer bei Blitz und Donner. Der arme Kerl hat mich holterdiepolter umgerannt und ist in die Richtung gelaufen. Er scheint mit Höchstgeschwindigkeit in diese Richtung gelaufen zu sein. Aber die Spuren führen nur bis zum Gras. Chase, vielleicht findest du mit deiner Nachtsichtbrille mehr heraus. Gut. Wuh, Nachtsichtbrille! Die Spuren gehen dort weiter. Anscheinend hat Rüsselchen hier den Zaun durchbrochen. Ihr bringt ihn doch nach Hause, oder? Keine Sorge, wir holen ihn zurück. Chase und Ryder sprangen wieder in ihre Fahrzeuge und Sky in ihren kleinen Hubschrauber. Dann folgten sie Rüsselchens Spuren. Ryder, sieh mal die zerbrochenen Zweige in dem Gebüsch. Jemand ist daran vorbeigelaufen und hat die Zweige umgeknickt. Jemand? Oder ein Schwein? Wo ist es hingelaufen? Wir sind fast bei der Schlucht. Sky hatte aus der Luft natürlich den besten Überblick. Rüsselchen! Rüsselchen! Rüsselchen! Da ist er ja! Ryder, ich sehe Rüsselchen in der Schlucht! Und los! Rüsselchen stand verängstigt auf einem kleinen Vorsprung in den Klippen und konnte weder vor noch zurück. Da ist er! Gut gemacht, Sky! Danke! Ich bleibe in der Nähe, falls ihr noch Hilfe braucht. Sehr gut. Chase, wir klettern jetzt runter. Saugnapfpfoten! Mit denen konnte der Polizeihund mühelos die steilen Klippen hinunterklettern, während Ryder sich an einem Seil hinabließ. Schon gut, Rüsselchen. Wir holen dich in 0, nichts hier raus. Okay, na komm her. Aber das Schwein wollte nicht kommen. Er ist zu unruhig, wir können ihn nicht tragen und wir müssen sehr vorsichtig sein. Sky, lass den Rettungsgurt runter. Geht in Ordnung, Ryder. Sky steuerte ihren Hubschrauber genau über den Vorsprung und ließ dann den Gurt hinunter. Hab ihn. Ganz ruhig, Rüsselchen. Bald bist du wieder bei Bauer Alfred. Sorgfältig legte Ryder dem Schwein den Rettungsgurt um. Und jetzt ab mit dir in die Luft. Sky, es kann losgehen. Na, dann wollen wir mal. Rüsselchen wurde hochgezogen und schien sich dabei ausgesprochen wohl zu fühlen. Ich glaube, Rüsselchen findet es toll zu fliegen. Ryder, das Gewitter ist direkt über der Abenteuerbucht. Flieg nicht zu nah an das Gewitter, Sky. Nimm den Umweg über die Berge und über die Bucht. Orientiere dich an den Lichtern der Abenteuerbucht. Alles klar, Ryder. Okay, Rüsselchen. Es wird zwar etwas länger dauern, aber wir bringen dich sicher nach Hause. Auch Ryder und Chase machten sich auf den Rückweg zum Bauernhof, wo sie ungeduldig erwartet wurden. Ryder, habt ihr Rüsselchen gefunden? Es geht ihm gut. Er und Sky fliegen über die Berge, um das Gewitter zu umgehen. Das befand sich nun genau über der Abenteuerbucht. Und dann wurde auf einmal alles dunkel. Vom Bauernhof. Oh oh. Über die Einsatzzentrale. Das ist. Bis zum Rathaus. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Oh, Herr Gemini. Kein einziges Licht brannte mehr. Durch das Gewitter ist der Strom in der Abenteuerbucht ausgefallen. Also ohne die Lichter finden Sky und Rüsselchen vielleicht nicht wieder zurück. Wir müssen uns was anderes überlegen. Der Hubschrauber war schon fast zu Hause. Wir sind dem Gewitter ausgewichen. Puh, bald sind wir hinter den Bergen und die Lichter der Abenteuerbucht zeigen uns den Weg nach Hause. Wo ist die Abenteuerbucht? Um den Hubschrauber herum war alles stockdunkel. Sky, geht es euch beiden gut? Alles ist so dunkel, Ryder. Der gesamte Strom ist ausgefallen, aber keine Sorge. Halte einfach durch, wir haben einen Plan. Ryder alarmierte die anderen Fellfreunde. Dies ist ein Notfall. Sky und Rüsselchen fliegen im Dunkeln. Alle müssen mithelfen, damit sie den Weg nach Hause finden. Rubble, Rocky, bringt eure Fahrzeuge zu Bauer Alfreds Hof. Zuma, voraus zur Flunder zu Captain Tollpatsch. Sind schon unterwegs. Es geht los, Ryder. Sie konnten wirklich jede Hand und jede Pfote gebrauchen. Everest, haben du und Jake batteriebetriebene Lampen? Na klar haben wir die, Ryder. Auch Captain Tollpatsch war natürlich dabei. Hallöchen! Sky steckt in Schwierigkeiten. Wie kann ich helfen? Genauso wie Bürgermeisterin Gutherz. Ryder, was können wir für Sky tun? Alle sollen sofort Taschenlampen holen. Taschenlampen? Wird das ausreichen? Ich habe eine Idee. Marshall wartet bei der Henrietta-Statue auf sie. Wenn wir alle zusammenhalten, können wir es schaffen. Ryder erklärte allen Helfern genau, was sie tun sollten. Und sofort machten sich alle an die Arbeit. Zunächst verteilten Jake und Everest überall auf dem Berg die batteriebetriebenen Taschenlampen. Das sollte wohl reichen. Ich höre sie, Jake. Die arme Sky und Rüsselchen. Sie sind da oben ganz allein. Na, dann helfen wir ihnen mal ein wenig. Schnell knipste Jake die Lampen an, die er und Everest in Form eines Pfeiles aufgestellt hatten. Hallo, Sky! So wusste Sky, in welche Richtung sie fliegen musste. Juhu! Freunde, ja! Gern geschehen! Dann war Captain Tollpatsch in der Bucht an der Reihe. Dieses Megafon dürfte unsere Megamission multimaximal machen. Großartig! Ich höre Skys Hubschrauber. Fertig? Fertig. Glücklicherweise beherrsche ich ein wenig die Sprache der Fische. Der Captain legte sofort los. Aber noch passierte nichts. Wir sind über der Bucht, Ryder. Keine Lichter, keine Orientierungspunkte, nur Wasser. Halte weiter Ausschau. Werde ich machen, Ryder. Was ist, Rüsselchen? Was siehst du denn da unten? Blinkende, bunte Punkte. Im Wasser. Oh, wow. Fische, die im Dunkeln leuchten. Sie sind wunderschön. Wie Unterwasserglühwürmchen. Hier lang, Rüsselchen. Auch die leuchtenden Fische im Wasser hatten einen Pfeil gebildet, der Sky den Weg zeigte. Ja! Ja! Jetzt waren die Bewohner der Abenteuerbucht an der Reihe. Da kommt sie. Wie sieht's aus? Alle bereit? Oh, ich hoffe, es funktioniert. Jetzt! Bürgermeisterin Gutherz, Herr Pfeffer und viele andere hatten sich vor dem Rathaus versammelt, knipsten nun ihre Taschenlampen an und richteten sie auf die funkelnde Statue. Da ist die Henrietta-Statue. Wir müssen direkt über dem Rathaus sein. Wir haben es zur Abenteuerbucht geschafft. Henrietta zeigt euch den Weg nach Hause. Und bis dahin war es nicht mehr weit. Hurra! Auf dem Bauernhof schob Rubble mit seinem Schaufelbagger nun große Heuballen zusammen und Bauer Alfred holte seine Kühe aus dem Stall. Huch, da kommt sie, Ryder. Fertig, Rocky? Fertig, Ryder. Licht an. Schnell setzten sie den Kühen die Helme mit den Lichtern auf, die Rocky in seinem LKW gefunden hatte. Und dann marschierten die Tiere im Kreis um die Heuballen herum. Immer und immer wieder. Wir sind gleich zu Hause, Rüsselchen. Wenn ich den Bauernhof finde... Sky brauchte nur noch den Lichtern zu folgen. Fantastisch! Köpfe hoch und immer im Kreis gehen. Der Hubschrauber kam näher und näher. Wir sehen dich, Sky. Ich sehe euch auch. Sind das Kühe? Ja, sie leuchten euch den Weg nach Hause. Ah, da ist ja mein kleines Rüsselchen. Sky ging tiefer, löste den Rettungsgurt und Rüsselchen plumpste in Bauer Alfreds Arme. Oh, ich hab dich vermisst, du kleiner Racker. Erleichtert griff Ryder nach seinem Pawpad. Hallo allerseits. Sie haben es geschafft. Ja! Sie sind sicher gelandet. Ja! Ja! Danke alle zusammen. Wuhu! Kurze Zeit später ging auch der Strom an und es wurde hell in der Abenteuerbucht. Ja, der Strom ist endlich wieder da. Wir haben Licht. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ihr habt Rüsselchen zurückgebracht. Ich danke euch allen. Kein Problem, Bauer Alfred. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Doch das Gewitter war noch nicht vorbei. Also, Sky, hattest du Angst? Rüsselchen jedenfalls hatte welche. Es ist alles gut, Kleiner. Wie könnte ich Angst haben mit so einem tollen Co-Piloten? Stimmt's, Rüsselchen? Begeistert hopste das Schweinchen auf den Heuballen auf und ab. Wenn es irgendwann Flugschweine gibt, wird Rüsselchen bestimmt das Erste sein.